lâcher une pire. Oui. Ridu. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 14.05. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist heute Abend The Nopes. The Nopes, richtig. The Nopes, ja, das ist richtig. Hallo, hier ist John von Nope. Hier ist Press Nope. Ja, auch Thomas und von Götz genannt. Alias. Ja. Ja. Aber ihr habt ja alles Künstlernamen, ne? Das ist richtig, ja. Mein Name ist zum Beispiel John von Nope. War das nicht John Bon Jovi? Nein, das war Bon John Jovi. Ach nee, das war jetzt wegen dem... Ah. Ja, mein Name ist President Nope. Ja, weil du nämlich sozusagen der Bandhitler bist, ne? So wie ich das mitgekriegt habe. Richtig, wir sind eine diktatorische Punkrock-Band. Also du singst und schreibst die Texte? Genau, und ich sage auch sonst, was passiert. Ja, ich muss alles so spielen, wie er es sagt. Aber nach einer Weile, zwar nicht, aber nach einer Weile merkt er das aber nicht mehr, dass ich es anders spiele und dann ist es auch okay. Ja, und der Schlagzeuger ist heute nicht da. Ihr habt einen Ersatzschlagzeuger mitgebracht. Das ist richtig, den schönen Nils, der jetzt gerade irgendwie im Aufzug feststeckt. Ja, ich denke, ich höre ihn schon klimpern. Ach, da ist er ja schon offen. Da ist er ja. Ach, da ist er ja. Unsere Biervorräte hat er dabei. Ja. Sehr gut. Nicht, dass wir hier trinken würden, also dass hier so ein falsches Bild irgendwie jetzt aufkommt. Nee. Das Bild ist aber jetzt schlecht im Radio. Ja, so ein Bild. Doch, es gibt hier ein Bild. Schaut mal hier. Ist eine Webcam. Ei. Das hätte man mir vorher sagen müssen. Da wäre ich nochmal zum Friseur gegangen. Da sind wir. Siehst du? Ah, okay. Ja. Also bei pogoradio.de sieht man uns, wenn man montags die Produktionsaufzeichnung sieht, cool, die jetzt gerade stattfindet, sieht man uns bei schön. Pogoradio.de Das ist ja mit allen Wassern gewaschen, hier die Sendung. Ja, das ist fast wie Fernsehen. Ja. Ja. Hallo Nils. Hallo Nils. Hier. Hör mal, wie ist denn dein Nope-Name eigentlich, jetzt wo du bei uns eingestiegen bist? Nils Nope klingt ein bisschen blöd, oder? Ja. Nicht in die Flasche sprechen, ins Mikrofon. Ich habe noch keinen Namen, also bin ich nur zufällig hier. Dann lass uns jetzt uns einen einfallen. Vielleicht fällt der Online-Redaktion, wir haben nämlich hier auch noch einen Chat, vielleicht fällt der was ein. Ein Name, du musst ins Mikrofon reden, wenn du redest. Ist der Punkstellen Nils denn am Start, wie es sich gehört? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er wieder ein Date oder sowas. Aber Fotze 04 ist online. Hallo Fotze 04. Ja, aber der ist wieder im Meeting. Ach so. Ah, ja. Okay. Wurden schon interessante Fragen gestellt. Dann hallo Wanze 983. Ja. Man muss was zu Nope sagen, als gerade eben haben wir ein Lied gehört, das hier weltexklusiv hier beim Pogo Radio zum ersten Mal ausgestrahlt worden ist. Das erscheint auf eurer zukünftigen Platte. Ja, Platte? Da sind wir auch sehr stolz drauf. Oder Bandcamp hochladen. Nee, wird wohl eine Platte. Also wir überlegen, dass wir sogar, wie das früher war, eine Vinylplatte wird. Wenn das noch jemand kennt, weiß ich nicht. Doch, kennen sie alle. Das ist schön. Ich denke, ne? Ja, Entschuldigung, Herr Präsident. Ziel ist, dass wir da unter Umständen eine kleine Doppelplatte drauf machen, so eine Doppel-10-Inch. Wir sind jetzt gerade bei, ich glaube, 7 oder 8 Songs, die wir quasi fertig aufgenommen haben. Mhm. Machen noch eine zweite Session irgendwann Mitte des Jahres. 2015, oder? Achso, dieses Jahr. Ja, Mitte des Jahres 2015, das ist richtig. Mhm. Und dann sind wir so bei knapp 20 Liedern, die passen ja schön auf 2 10-Inch drauf bei unserer Liedlänge so. Ja, über selber, macht er das selber, so die Finanzierung, oder findet er irgendeinen Opfer, der das bezahlt? Ja, das Studio ist relativ teuer. Wir haben da so einen Deal ausgemacht, dass wir einen Produzenten mit Bier bezahlen und der schluckt ganz schön. Also ja. Ja, ist ganz schön teuer, ja, ja, stimmt. Also hätten wir besser was anders gemacht, dass wir irgendwie so Festgage 500 ja Euro am Tag oder so wäre wahrscheinlich billiger gewesen. Wir lassen das ja die Schlagzeuger bezahlen, deswegen ist auch Nils heute hier. Genau, und Arthur ist arbeiten, damit er das bezahlen kann. Studio bezahlen kann. Ja, jetzt hast du schon gespart? Ja, natürlich, war auch nicht aus am Wochenende extra. Vorbildlich. Sagen wir mal Prost hier. Prost. Ihr seid ja eigentlich auch nicht mehr so eine ganz taufrische Band. Danke. Das gibt es ja inzwischen schon seit 20 Jahren. Ja, wir sind quasi sehr erfahren. Ja. Sind weiser geworden mit den Jahren. Mhm. Schöner. Wie viele Auftritte durchschnittlich im Jahr? Oh, nicht so viele. Ist ja anstrengend. Das ist sehr anstrengend in einem gewissen Alter. Aber dieses Jahr hatten wir, glaube ich, schon 2 oder 3, glaube ich. 4. Also in guten Jahren sind es so 10 bis 12. In schlechteren sind es auch mal nur 1 bis 2. Ich war sogar schon auf einem Konzert von euch. Ostern irgendwie, ne? Da im Museum. Ach ja. Ja, genau, also ich war davor gestanden. Also ich war davor gestanden. Sehr, sehr weise. Weil es war so schönes Wetter und. Hä? Was ist passiert? Schade. Nee, ich musste am nächsten Tag ganz früh arbeiten. Mhm. Ostersonntag, glaube ich. Ja, also Ostersonntag war das Konzert. Musste ich um 5 Uhr aufstehen und dann habe ich mir gedacht. Eier verstecken. Er ist nebenberuflich wahrscheinlich der Osterhase. Ja, genau. Ja, und da ging das nicht. Das kann man verstehen, ja. Ja. Nee, ist auch wichtig, also dass man dann irgendwie. Aber es war ein schönes Konzert. Hat Prioritäten Spaß gemacht. Setzt. Wir haben es sogar mitgeschnitten. Ja, genau. Das kann man runterladen bei Bandcamp. Ja. Easter Casino heißt das, glaube ich. Dann werde ich mir das mal runterladen. Also war ganz gut, dass ich nicht hin bin, weil jetzt habe ich es ja hier sozusagen hier digital. Ist auch so viel schöner. Da kann man sich jetzt anhören und hat dann hinterher keinen Kater, wenn man da gewesen wäre. Ja, man muss uns ja vor allen Dingen auch nicht zuschauen, wie wir da schwitzen und da rumstehen und das alles und abarbeiten. Der Geruch ist da ja auch immer dann irgendwann. Schon eine ganz gute Sache. Zu Hause ist es doch am schönsten eigentlich. Finde ich auch. Ja. Bitte, warte mal, Nils wollte was sagen. Ich habe auf der Platte so schöne Ansagen vermisst. Wir machen doch nie Ansagen. Ja, man hört gar nichts. Du darfst jetzt nicht unsere erste Live-Platte Drunk as Fuck in Berlin als Maßstab nehmen, die wo wir mehr geredet geschenkt, haben als gespielt. Okay, das haben wir jetzt nicht gehört. Geschenkt? Du kannst doch nicht Platten verschenken. Was hast du dir verrenkt? Ja. Sollen wir mal ein Lied hören von euren Aufnahmen? Ja, gerne. Ich höre gerne meine eigenen Sachen. Halt mal dein Mikro richtig an den Mund. Also nicht Unterskin, sondern... So? Ja, genau. Ja, so. Ja, ich lerne noch. Du riechst nicht wie Elmar Kunz, sondern du hörst dich an wie Elmar Kunz. Ich krieg die Flasche aber nicht mehr hier hin. Ja, dann... Wir brauchen dringend ein Lied, das ich trinken kann. So, ihr dürft euch ein Lied wünschen von eurer eigenen Platte. Nils, wünscht dir doch mal ein Lied von unserer Platte. Rich Girl klingt gut, oder? Rich Girl klingt immer gut, ja. Punks All The Way hatten wir gerade. Das haben wir ja schon, ja. Also ich bin ja eher für, ich kann das von hier nicht lesen. Biggest Punk in Town ist auch schön. Oh, wunderschön, ja. Ist auch von lange genug, dass man noch ein Bier trinken kann. Live aufgenommen. Dankeschön. Und jetzt hören wir The Nopes mit dem Lied Biggest Punk in Town. Genau, ich möchte mit dem Lied meine Mutter grüßen, meinen Bruder, meine Familie und möchte auch nochmal grüßen, John Bonn. Ja, John Bonn zum Beispiel. Ja, okay. Übrigens, es gibt da noch eine andere Regel. Wer seine Mutter grüßt, muss auch ein Schwedenkräuter trinken. Das hast du uns vorher nicht gesagt. Auch wenn meine Mutter bei den bösen Onkel spielt. Come on. Ja, die Online-Redaktion war schon fleißig, hat schon Namen, Nopes-Namen für Nils gefunden. Entweder Meister oder A. A. A. A mit E-Y? Ja. Ja. A. A, Nils. A. A-Nope. A. Asia-Nope. Ist auch nicht schlecht. Ich denke, A-Nope ist okay, weil Meister-Nope hat der Präsident bestimmt was dagegen, oder? Ja, also hierarchisch ist der Meister ja doch noch ein ganzes Stück unter dem Präsidenten. Also. Na gut. Und hat er euch geschmeckt? Der Schwedenkräuter. Er klebt noch ein bisschen an meinem Gaumen, aber super. Ist gut, ne? Ich habe mich damit gerade ein bisschen die Hüfte eingerieben. Ist sehr angenehm. Schmeckt sehr weihnachtlich. Das liegt an der, am Weihrauch. Hm. Und an der Myrrhe. Wenke Kräuter. Wenke Myrrhe. Ja. Hat die nicht auch Punkrock gemacht? Ich meine schon. Wenke Myrrhe. Was war denn von ihr? Die hatte doch diesen großen norwegischen Tanzhit mit diesen Akkorden und dem Text dabei. Ja, ich komme gerade. Ja, die war das, die auch unter meinem Radio lief. Ja, Wahnsinn, ne? Wenke Myrrhe hat ein norwegisches Lied, obwohl es aus Dänemark kommt. Ja, das ist damals schon international war die. Das ist ganz schön clever. Ja, das ist einfach hier Multikulti. Wann ist euer nächster Auftritt? Am 20.06. spielen wir in Bonn auf einem Festival. Freiraumfestival in Bonn-Beuel. Mhm. Mit wem, weiß ich noch nicht, steht noch nicht fest. Ich habe die Namen mal gehört, irgendwas aus Tübingen. The Sevens? Kann gut sein, ja. Aber ich habe es ehrlich gesagt wirklich vergessen. Man muss sich selbst am wichtigsten nehmen und dann ist egal, mit wem man spielt. Ja. Sollen wir das googeln oder was? Nee, lassen wir. Nee, da steht auch nichts. Was seht ihr nicht? Ich habe das irgendwo in meiner Nachrichtenliste steht, dass vom Veranstalter, wer noch angefragt wurde. Ach so. Ist der Daniel, ne? Nee, der Chris. Ja, aber der macht das zusammen mit dem Daniel. Die sind ja hier IQ-Shows in Bonn. Ah, hier, was unser Schlagzeuger alles weiß. Kannst du Auto fahren? Dann bist du direkt eingestellt. Nee, ich fahr euch doch nicht dahin. Bist du wahnsinnig? Da müsste ich ja nüchtern bleiben. Dann könnt ihr dann mit der Schlangenbahn hinfahren. Also trinken ist während unserer Auftritte eh nicht so. Ne? Ja. Da muss man mal, also, ne? Muss man schon trinken darf nur der Präsident. Ja, Thomas, in welchen Bands hast du schon mitgespielt? Du hast davor irgendwie vor der Sendung schon irgendwas durchsickern lassen. Ich habe also immer, ich bin seit 5, also wie alt bin ich jetzt? 46, seit 15 spiele ich in Bands. Ich habe früher bei Dr. Sommer gespielt, in der Kölner Punkrock-Band. Wir mussten uns dann umbenennen in Doc Summer aufgrund von Problemen mit der Bravo, wie man sich vielleicht herleiten kann. Die Roten Ratten, Iron Maiden war ich mal kurz, 7. Gitarrist, glaube ich. Das waren so die Bands. Ja. Gobs, das war eine Coverband. Da haben wir auch so 70er, 80er Jahre Hardrock und Punk-Stücke gecovert. Und Bluetooth hast du jetzt unter den Tisch fallen lassen? Da habe ich nie mitgespielt. Ach so. Den hatte ich mal, aber da habe ich nicht mitgespielt. Wie, da hattest du mal, aber ich hatte mal Bluthusten, aber ich habe bei der Band gespielt. Das musst du, glaub, ach so, weil du das gerade irgendwie vor der Sendung erzählt hast. Ach so, das war ich nicht. Das musste, nee, das war Götz. Ach so, der Götz. Nein, ich Bluthusten. Ja, nein, Bluetooth nur am Handy. Ja. Ach, Bluetooth. Ja. Bluetooth. Hab ich das falsch verstanden oder was? Aber du hast aber in so einer Hardrock-Band gespielt. Wie hießen die denn nochmal? Da haben wir uns damals Special Guests genannt und die heißen heute Gun Barrel. Gun Barrel? Ja. Ja. Nicht ganz unbekannt, glaube ich. Nö. Unter Fans. Ja. Also wir machen Musik, das ist, glaube ich, jetzt besser. Wir schweifen besser. Wir spielen was von Nobodies. Nobodies, das hat der Götz sich gewünscht. Eine meiner Lieblingsbands übrigens. Ja. Mit dem Bon Lied I Love My Gun. I Love My Gun Barrel. Eine gute Überleitung. I love my gun. Mikros in die Hand. Test, Test, Test. Hallo, hallo, hallo. So. Das war aber ein nettes Lied jetzt. Ja, fand ich super. Also hier Gun Barrel gefällt mir gut. Ich glaube, das war die Purple, du hast dich jetzt verhört. Mm-hmm. War das auch Purple. Ein böses Wort? Nö. Okay. Ich dachte, nee, die Purple hätten nur diesen einen Hit, Paranoid oder wie der hieß. Das war auch gar nicht die Purple. Sondern? Nils Sabbers. Ach hier, Klugscheiser. Ja. Wo ja, steht das denn? Herr Präsident. Im Internet. Ja, das ist hier unnützes Wissen. So, der Nils hat noch eine Frage an uns, habe ich gehört. Ja, den habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Ja, das ist gut. Ja, da kann ich das recht beantworten. Aber das Beste ist ja noch der Thomas. Der Beste ist ja noch der Thomas, der hier gerade zur linken Seite neben mir sitzt. Mhm. Der jetzt gerade eben kam und nicht mal gewusst hat, wie die Sendung heißt. Ja, das tut mir auch sehr leid. Überhaupt keine Ahnung gehabt hat, wo er sich hier drauf einlässt. Einfach nur mitgeschleppt ist. Welche Sendung jetzt? Welche Sendung? Und das fand ich doch sehr sympathisch, weil... Dankeschön, ja. Dann ist er genauso vorbereitet wie ich. Na gut, das hätte jetzt nicht sein müssen. Du bist bestimmt vorbereitet. Also, das ist doch deine Sendung. Ja, klar. Bin ich vorbereitet. Ich kenne das Mischpult. Ich weiß, wie die Regler funktionieren und alles. Du hast das Mischpult zum Beispiel gar nicht vorgestellt. Und ich weiß. Hallo Mischpult. Also, ich habe jetzt auch wirklich mich vorbereitet. Ein bisschen habe ich mich schon vorbereitet. Ich habe mir Eurovision Kontext angeguckt. Oder wie heißt das? Samstag? ESC, danke. Ja, ESC. Und? Ja. Was hast du gut getippt oder eher schlecht? Ich bin eingeschlafen, ehrlich gesagt. Und konnte jetzt auch, aber naja. Ich hab's auch geguckt. Und keine Wurstwitze, aber jetzt oute ich mich. Ich hab zum ersten Mal bei so einer Sendung angerufen. Nee. Wo hattest du das Geld her? Das war ja nicht teuer. Ja. Was sind das, 50 Cent oder sowas? Nee, weniger. Mehr? Unter 20. Ehrlich? Sonderangebot. Für wen hast Man du ruft an und dann an einem anderen Ende bekommt dann eine Stimme, die sagt, ja, Österreich bedankt sich. Aha. Du bist Österreich schuld. Bedankt sich. Ups. Ja. Das war echt das zweite Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt beim Fernsehen angerufen habe. Das erste Mal war in den 80ern, als es noch den ZDF-Wunschfilm gab. Da habe ich für so einen Old Shatterhand und Winnetou-Film angerufen. Zwei Nasentanken, super. Nein. Der Ölprinz. Nee, es war, glaube ich, Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten. Das kenne ich nicht. Das wollte ich unbedingt sehen und habe da angerufen. Das ehrt dich. Ja, das sieht man doch mal wieder, dass Wahlen doch nicht so sinnlos sind, ne? Sondern du hast die Wurst gewählt und sie hat gewonnen. Ja. Danke, Nils. Bitte. Ja, nee, hätte ich das gewusst, hätte ich auch angerufen. Auch angerufen. Ja, natürlich. Ja. Oder hätten wir uns eine SMS geschickt. Ja. Oder sowas, was man heute. Und ich hätte wahrscheinlich eine Postkarte geschickt. Ich hätte es auch wahnsinnig gern geguckt, aber meine Fernbedienung hat geklemmt. Ich habe den Fernseher nicht angekriegt. Bist du drauf eingeschlafen? Ich weiß auch nicht. Ich hätte es wirklich gerne geguckt. Das ist eine Veranstaltung, die ich sehr schätze. Also dieser European Contest, das ist... Wäre das mal was für uns jetzt? Ohne Quatsch. Nee, ich meine, Europa ist... Das ist zu klein für uns. Also wir sind ja mehr so welttechnisch unterwegs. Wenn du überlegst, wo wir schon überall waren. Wir waren in hier... Bonn. Ach nee, Bonn ist ja erst nächsten Monat. Bonn waren wir auch schon mal, haben auch schon mal gespielt. Wir haben auch schon mal in hier Bad Kissingen gespielt. Wir waren schon mal im Ausland sogar. In Russland habe ich gesehen. In Russland waren wir auch, ja. Vor 14 Jahren waren wir da. Ja. Wie seid ihr da hingekommen? Ja, mit dem Flieger wahrscheinlich. Mit dem Flieger, das war ein bisschen abenteuerlich, ja. Wo ging nochmal eure erste Tour hin? Die war in Frankreich, wie es sich gehört. Erste Tour immer in Frankreich. Die war sehr abenteuerlich, möchte ich mal sagen, ja. Inwiefern jetzt? Ich meine, da war ich ja noch nicht dabei. Ich bin ja erst seit... Wer bist du überhaupt? Drei. Hi. Ja, Frankreich, erste Tour war ganz spannend. Das war Jugendkulturaustausch Nordrhein-Westfalen. Und da kamen dann Bands aus ganz Europa hin. Da waren Griechen, da waren Italiener und zwei Bands aus Deutschland. Aber alles nicht so wirklich Punkrock. Und wir waren da so recht exotisch, würde ich mal sagen. Aber hat Spaß gemacht. Ja, recht schön. Exotisch. Ja, und Russland war dann zwei Jahre später auch wieder Jugendkulturaustausch Nordrhein-Westfalen. Jugendkulturaustausch finde ich ganz witzig. Da waren wir alle schon irgendwie so Mitte 20, aber egal. Und, das kriegen wir jetzt aber nicht mehr hin, fürchte ich, oder? Doch, wir kriegen alles hin. Jugendkulturaustausch? Ja, guck uns doch mal an. Ja, wenn es die Sevens sind, mit denen er dann wahrscheinlich im Juni dann in Bonn spielt, in dem Freiraumcafé oder wie das dann heißt, die waren auch schon in Russland und zwar mit dem Goethe-Institut. Das ist ja hier seit den Toten Hosen sehr beliebt, diese Goethe-Institut-Reisen. Die waren nach der Türkei, glaube ich. Da kann man richtig viel Geld abziehen. Also die zahlen alles so ungefähr. Und das hört sich gut an, weil super, ja, nichts machen. Brauchen. Ja, du musst ja ins Mikro reden. Ne? Entschuldigung, Nils, ich gebe dir mal das Mikro. Ja. Hier diese eine andere Band aus Köln, super nichts, die reisen doch auch regelmäßig nach Russland mit den Dödelhaien zusammen. Ich glaube nicht, dass sie das über. Die machen das nicht über Goethe-Institut. Glaube ich nicht. Ich glaube, die machen das über irgendwelche mafiösen Strukturen. Über Impact Records. Ja, sag ich doch. Ja. So ein bisschen Kritik an dem Plattenlabel muss ja mal sein, oder? Warum haben sie euch nicht genommen? Nein, generell an allen so. Ja. Wer will schon Platten verkaufen? Man macht doch eigentlich Musik, um sich zu präsentieren, um die Leute zu beglücken und nicht um denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Zahlt gerne drauf. Man zahlt auch gerne drauf. Ja. Man zahlt immer und immer gerne drauf. Das heißt also, eure neue Platte, die dann 2015 rauskommt, die gibt es dann auch bei Bandcamp, um es sonst runterzuladen. Ja, wie alle unsere Platten, sehr gut, die wir bis jetzt rausgebracht haben. Ja. Sehr gut. Wir machen jetzt eine Band, die kommen aus Bonn. Gibt es leider nicht mehr, The Puke. Ja, großartige Band. Die haben mich zu einem Lied inspiriert, und zwar Here Come the Nopes. Die habe ich irgendwann mal live gesehen. Die haben, glaube ich, Here Come the Pukes. Genau, die haben Vorband von Marky Ramone damals gemacht und haben gesungen Here Come the Pukes, und am nächsten Tag hatte ich den Hit Here Come the Nopes von unserer ersten Platte. Ja, clever. Ja, ne? Aber wer nicht klaut im Punkrock, ist irgendwie im falschen Geschäft. Ja. Gewagte These. Heißt Puke nicht Kotzen? Quatsch. Nee, nie. Nein. Nee, nee, nee. Okay. Sag mal, kann hast du gerade Kotzen gesagt? Nein. Nee, nee. Oh, der braucht einen Schwedenkräuter. Ja, Schwedenkräuter. Das war aber nicht doch, auf der Liste, das doch, Wort. Doch, auch eins von den Worten. Nee, ja. Er hat's gesagt. Also das Lied heißt I Am Sick. Ja, okay. I'm back. selbstbewusst. Bei euch in der Band gab es da bestimmt auch viele Hochs und Tiefs. Ja. Oh ja, Tiefs. Meine Güte, was kann ich von Tiefs erzählen? Hochs hatten wir sicherlich auch. Hochprozentiges auf jeden Fall. Tiefs auch. Aber man muss immer wieder aufstehen und aufgeben ist auch albern. Hm. Also es war schon gerade die Zeit, als Maki und Bernie die Band verlassen haben, hat es eine Zeit gedauert, bis ich neue Musiker gefunden hatte. Hast du die nicht rausgeschmissen? Ja, aber das wollte ich jetzt hier so nicht erwähnen. Achso, nee, okay, also das hatte ich mit denen jetzt vertraglich anders besprochen. Ah, oh, verstehe. Also nachdem die gegangen sind und nicht, ja genau, Karriere. Maki hat eine Karriere gemacht und Bernie strickt immer noch weiter an seiner Karriere. Helden von gestern. Ja, Reste von gestern nennen wir es scherzhaft. Darauf einen Schnaps. Genau, das war doch der Name von dieser Band, die man nicht nennen durfte, oder? Ja. Ja, Schnaps. Schnaps. Schnaps. Verdammt. Schnaps. Genau, ja. Am 30. Mai das Glas her. Ist Weltuntergang. Ist das Glas? Nils? Das Glas, ja. Ich mit dem Kafkas. Nee, aber also, ich mache jetzt, auch gleich Crowdfunding. Ich brauche nämlich Schnapsgläser. Ja, also, was ist denn Crowdfunding? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, dankeschön. Das hat irgendwas hier, das ist so eine urdeutsche Tradition, Crowdfunding, oder? Ja. Hat doch hier Can, die Band hat doch schon Crowdfunding gemacht, oder? Mhm. Auch für Kräuterschnaps und so, ne? Deswegen auch Krautrock. Richtig, okay. Richtig. Das muss irgendwie mit. Oh, da hat jemand gerade einen Witz erklärt: Schnaps trinken. Wo ist der Schnaps? Ja. Ja, hier. Prost. Jetzt ist es gut. Prost, Drama. Das ist aber so, Schlagzeuger merken sowas nicht. Die erklären immer. Die trinken einfach Schnaps und trommeln drauf los. Ah, das schmeckt aber auch lecker. Ja. Die Halsschmerzen sind sofort weg. Ja. Hattest du welche? Ich kann mich nicht dran erinnern. Das ist gut. Das muss am Schnaps liegen. Komm, ich spiele mal ein Lied von eurer Platte. Oh, okay. Ja, sehr gerne. Von welcher denn? Von der ersten Studio. Too Crank, Too Wank. Genau, Too Crank, Too Wank. Noch gar nicht dabei. Crank schreibt man das nicht mit C? Wie der Film? Ja, aber nein, das ist ja ein ganz anderes Crank. Ach so. Das ist ja dieses Autobahn-Kindergarten-Crank. Mit E, also Crank. Ja, dieses amerikanische You are Crank. Ach, du schielst auf den amerikanischen Markt. Wir reden ja nicht von diesem komischen laufenden Gehirn, was Crank hieß. Egal, welches Lied nehmen wir denn? Das ist alles schön auf der Platte. Ja, ich würde mal sagen, I Fuck the Neighborhood ist ja so mit der größte Hit, den wir je hatten. Ja. Der kommt auch live immer ziemlich gut. Ja, ja. Weil es auch so true ist. Die Story, die Story. So mein true, Gott, ist ja die wie Story ein alter true. Metal-Hase. Ja. The Nopes, bitteschön. Danke. Viel Spaß. Gerade von A. Nope erfahren, dass David Bowie verschieden ist. Wo ist denn verschieden? Ja, ganz plötzlich, wegen einer Meinungsverschiedenheit. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin zutiefst traumatisiert jetzt. Also oh, darauf erstmal einen Schluck Bier, würde ich sagen. Ja, Prost. Meine Güte, ja. Ja, die Leute verlassen auch den Chatraum, ne? Oh, warum? Hab ich gerade gesehen. Den Weltraum. Wieso, ja. Sind nur noch 27 da? Ja, dann immer weniger. Alle verlassen den Chatraum. Ist das so übel, was wir hier erzählen? Hauptsache Punkstelle ist noch da. Ist er denn da? Nee, ist nicht da. Ist David Bowie noch da? Oh, der ist joggen bei dem Wetter. Es regnet nicht, da ist er draußen. Ja, der ist da draußen, ja. Oh, der wird am Mittwoch dazuhören. Am 14.05. Ja, ist vielleicht auch besser so. Ja, ohne den Nils geht das eigentlich nicht. Wieso, du bist doch hier. Wir haben noch einen Nils. Es gibt den wahren Nils und den schönen Nils, wie ihr vielleicht wisst. Ja, und der wahre Nils ist hier? Nee, der schöne Nils ist hier. Der schöne Nils ist da. Okay, das habe ich jetzt nicht so schnell gesehen. Hey, Nils! Ah, doch, so. Sorry. Ja. So, Jungs, was habt ihr sonst noch zu bieten? Wir haben eine ganze Menge zu bieten. Was willst du haben? Ja, ich habe eine Idee. Ja. Ich bin dafür, dass ihr jetzt einfach mal euch einen Begriff ausdenkt, irgendeinen. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann wird der Rüdi nämlich dazu passend ein Lied spielen. Ja, genau. Ihr sagt irgendeinen Begriff und ich suche einen Titel aus. Oh, da fällt mir aus so meiner spontan was allwissenden ja. Müllhalde. Und okay. Der Begriff kann Englisch sein, Französisch, alles mögliche. Egal, irgendein Begriff, also ein Wort halt, einfach ein Wort. Ja. Und ich suche das dann... Such dann hier irgendwie ein Lied. Was ein schönes Spiel. Wo dieses Wort drin vorkommt. Das ist nämlich auch vor allen Dingen musikalisch überraschend. Ja. Sehr schön. Ich möchte, dass John Bonn anfängt. John Bonn, bitte. Ich nehme Pick-Ass. Pick-Ass. Alter, du willst ja wieder. Was könnte das denn sein? Du willst ja wahrscheinlich wieder deine scheiß Motorhead wahrscheinlich wieder hier. Moment mal, was hat denn Motorhead mit Pick-Ass zu tun? Der hat immer so eine Pick-Ass-Karte auf. Warum scheiß Motorhead? Also darf ich dir das Mikro auch über den Schädel zertrümmern? Nein. Also. Pick-Ass, da bietet sich ja irgendwie Deutschpunk an. Pick-Ass. Welcher ich pick Musiker Asseln von der Straße, damit sie welcher, dort nicht liegen welcher bleiben. Welcher Musiker macht ein Lied, wo Pick-Ass drin vorkommt? Pick-Ass Die. Ja. Ja. Pick-Ass Die, die alte Berliner Band. Und, hast du was gefunden? Bist du fündig geworden? Pick-Ass. Ja, the Pick-Ass Die. Warum kommt der jetzt hier Gleichlaufschwankung? Ja, super. Picknick an der Eurostraße. Ja, wunderbar. Warum kommt er jetzt, warum? Du, das weiß ich doch nicht. Da ist ein Ass. Das ist deine Sendung. Und ja, Pick Straße. Kommt, Picknick. Pick, ja. Da kommt ein Pick drin vor und AS in Straße. Das ist übrigens mein Schwager mit seiner Band. Ich finde die super, ich habe die Platte davon. Ja. Gleichlaufschwankung ist dein Schwager? Dann hören wir mal das Lied. Hören wir das Lied mal an hier. Die haben doch den Proberaum neben uns. Mensch, Jungs, ihr habt ja gar keine Planung, was hier Punkrock-technisch abgeht. Nee, also wir sind auch so Punkrock-technisch nicht so wirklich bewandert. Also, weil ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. John Bond, der hört ja mehr so Free Jazz. Ja eher aus dem und ich bin auch eher so der klassische Typ. Also hier John Bond, Beethoven und sowas. Ich einmal im Jahr ESC, danach gehe ich wieder in ein Adloch zurück. Nee, ESC guckt ja unser Schlagzeuger, unser neuer Schlagzeuger. Der hat sogar angerufen. Der hat angerufen. One worst, please. Ich habe doch gesagt, wir dürfen keine Handys anschalten. Siehst du, ich sag noch. Wir lassen jetzt Gleichlaufschwankung spielen. Das ist mit Picknick an der Eurostraße. Da ist ja Pick-Ass drin. Oh, ja, herrlich. Ja. Picknick an der Eurostraße, diese Stecken in die Nase. Eurostraße, oi, oi, oi. Ich mich auf das Picknick freuen. Von keiner Laster hin und her schmeckt das Essen gar nicht mehr. Noch vor dem Laster Fahrverbot esse ich mein Abendbrot. An der Tanke für Benziner esse ich eine warme Wiener Spritze. Hört den Laster weg, geht mir gut, dann darf ich weg. Oi! Picknick an der Eurostraße, diese Stecken in die Nase. Eurostraße, oi, oi, oi, ich mich auf das Picknick freu. Heißer als bei Weicher, der jetzt einen Gin von dir Kerl. Lass du überfährt dein Reh, das brill ich mir, ole, ole. Schleier, Eule, Finke, Spatzen, tun dein Auto, Scheiben, Matschen, Hunde, die nach Reifen schnappen, da auf die Straße packen. Weg an der Eurostraße, diese steigt mir in die Nase. Eurostraße, oi, oi, oi, wie ich mich auf das Becken freu. Picknick an der Eurostraße, Picknick an der Eurostraße, Picknick an der Eurostraße, Eurostraße, oi, oi, oi. Picknick an der Eurostraße, Picknick an der Eurostraße, Picknick an der Eurostraße, Eurostraße, oi, oi, oi. Wer sein Trabi 110 kann nicht mein Essen nicht mehr sehen. Biodiesel, Ökotankung, das ist nichts für Gleichlaufschwankung. So, wir haben, das war ja mal schön. Die Online-Redaktion hat mich korrigiert. Ich habe nämlich Pick Ass mit CK geschrieben und Ass mit 2S. Ass mit Y. Hätte ich jetzt aber auch mit 2S geschrieben. Ja. Aber schreibt mal S. Wirklich so, P-I-K und A-S. Pick Ass ist auch nicht schlecht. I pick asses. Ja, und deshalb haben wir jetzt nochmal recherchiert und er hat uns ein Lied vorgeschlagen. Also der Pogo Bodo aus der Online-Redaktion. Es gibt ein Lied von Supernichts, das spielen wir jetzt. Pick Ass in Ass Pick. Ja, wichtige Frage. Die wichtige Frage. So. Der schöne Nils hat eine wichtige Frage. Question. Ihr seid ja auch schon länger hier in der Szene. Natürlich, ja. Was würdet ihr denn sagen, ist die beste Band aus Köln, die jetzt die Punkrock-Szene hier hervorgebracht hat? Die sitzen da gerade hier. Was stellst du für blöde Fragen? Ja, ich wollte auch gerade sagen, komische Frage. Nobs, ne? Die beste Punkband aus Köln. Ja. Ja, gibt's denn noch andere Punkbands außer uns aus Köln? Nee, glaube ich nicht. Also ich meine, hier das eine, was wir gerade gehört haben, das ist irgendwie diese urbane Asipop oder so. Da gibt's die Räuber und dann gibt's noch die Brinks. Ja. Black Fist, aber das ist auch immer hier mit ihrem Paranoid, was du gerade meinst, ist ja dann auch mehr so Hard Metal oder irgendwie sowas. Ist kein Punk, also die Black Fist sind jetzt kein Punk, oder? Nee. Ja. Haben aber was mit Saufen zu tun. Also beste Kölner Band ist neben uns, würde ich sagen, kommen nochmal wir und dann fällt mir aber auch ehrlich gesagt nichts mehr ein. Ganz lange erstmal gar nichts. Mhm. Vielleicht früher noch so Flash Gilden. Mhm. Also der Name war gut. Ja, also apropos, Flash Gilden also, habe ich schon immer in der Hand, meine Herren. Für die Leute, die nur gutes Bier trinken, Gilden heißt hier so ein Kölsch. Achso, genau, Entschuldigung, wir hören uns ja weltweit. Mhm. Gilden ist ein Kölsch, was hier in Köln gebraunt wird, auch in Bergheim wird was getrunken. Der Moderator trinkt Jefer. Ja. Das ist ein sehr leckeres Kölsch. Sehr leckeres Bier, Jefer. Ich trinke seit 30 Jahren Gilden. Also. So, das nächste Wort nehme ich mal an. Nils. Nils fällt mir ein. Nils. Tisch. Tisch? Tisch. Tisch. Tisch, okay, Suma, Tisch. Achtung. Geht auch Table? Ja, jetzt haben wir der Tisch oder der Table, ne? Ah, fantastisch. Ey, das ist ein Fuchs hier, der Nils. Was denn? Ja, bei Tisch kommt halt auch viel politisch. Ne? Und ja, politisch. Da kann ich immer was zu sagen. Wir sind, kapitalistisch. Ja, wir sind ja unglaublich politisch. Also und was ich, Stammtisch und Stammtisch, Stammtisch, das ist so abgedroschen. Kann man da vielleicht mal was anderes nehmen? Stuhl? Stuhl, da kommt doch hier nur Kassierer. Ja, wahrscheinlich. Nimm doch mal Tür. Wie Tür? Nee, mach mal was. Nee, Ball. Ball, ah, interessant. Ball ist gut. Wir sind ja kurz vor einer sportlichen Veranstaltung. Ball, das ist auch wieder so ein Wort. Nimm doch mal was Besseres. Guck mal, Baseballschläger, Damenfußball, ja. Plastikball. War Damenfußball. Nein. Also Damenfußball stelle ich mir sehr interessant vor. Karlauer. Nee, mach mal was anderes. Ja, mach. Alter. Ich schlage einfach mal was vor. Nein, der Nils ist raus. Ich sag jetzt Waschmaschine. Ah, Waschmaschine. Ja, da habe ich, glaube ich. Dann sind wir aber schon wieder bei Bab. Das, ne? Sind wir, nee, das sind wir wieder bei. Ich gehe mit ihr so nicht schon wieder hier. Ja, Waschmaschine. Übersicht. Waschmaschine. Guck mal, die Bilanz. Die Bilanz. Oh, mit ja. Schon mal gespielt in Brühl. Was hast du mit denen gespielt? Wie? Ich habe mit der Bilanz schon mal mit einer früheren Band in Brühl gespielt, damals, als es noch dieses Jugendheim gab, bei so einem zweitägigen Festival. Zentrum. Ja. Was weiß ich, noch im Heim warst. Das waren alles, ja genau, die Bilanz ist irgendwie auch alles Erzieher, die nebenbei noch so eine Kinderband machen. Ach, ich bitte dich, das kann doch nicht Scheiße. Sein. Tu mir einen Gefallen. Und die haben alles dreckig gemacht. Ja, wenn das Album, ich möchte das mein Album Wort, heißt schon Rambazamba, ne? Ich möchte mein Wort korrigieren. Rambazamba, Moment. Ja, wir lassen mal kurz einlaufen. Ja, ja, einlaufen, okay. Ich lasse auch gerade noch was einlaufen. Ja, Prost. Rambazamba, so ist der auch. Musik aus der Waschmaschine, das ist eine ganz andere Schiene. Das hier ist der Schwanger, das hier ist Punk. Kannst Gitarre spielen, du hast eine Band. Du spielst den Zeitgepop, den jeder kennt. Gar nicht mal so schlecht. Du bist so sauber, du bist so rein. Du spielst den schon was schreck, so muss das sein. Doch wenn du Punk bist, dann bist du dreckig. Leck mir deine Hand bist, lass du dich schrecklich. Haha, du bist noch gleich auf den Fall von Fall. Hör auf die Fresse und mach dich an. No! Musik aus der Waschmaschine, das ist eine ganz andere Schiene. Das hier ist der Schreier, das hier ist Punk. Musik aus der Waschmaschine, das ist eine ganz andere Schiene. Das hier ist der Schreier, das hier ist Punk. Du kannst Gitarre spielen, du hast eine Band. Du spielst den Zweifelpop, den jeder kennt. So. Ah, cool, kann ich noch mal ein kleines Mal. Ja. Schwein. Rauch. So, ich werde jetzt dieses Lied ausblenden. Dankeschön. Ja. Ja. Sehr freundlich. Das ist zu freundlich. Ja. So, der Nils hat sich auch ein Wort ausgedacht. Nee, schon wieder der Nils. Der hat sich doch schon Waschmaschine ausgedacht. Ja, da habe ich ihm geholfen. Thomas, das musst du mal. Also, ich würde. Darf ich auch zwei Worte? Ja, jetzt kommt wieder Pick Attack. Was? Shark Attack. Shark Attack, super. Shark Attack gibt's ja nicht. Da gibt's ein Lied von, ich glaube, von den Nopes. Shark. Das war Fast as a Shark. Doch Heavy Metaler. Shark Attack finde ich eine super Wahl. Attack. Mal gucken. Ich auch. Habe ich es irgendwie falsch geschrieben oder was? Don't you just know it? Mit SH ohne C. Ah. Cool. Also Shark wie Hai. Nils. Hi, wie geht's? Hallo, guten Abend. Guten Abend. Cool on Shucks. Ah, hier ist der Casino, aber das ist wieder diese Live-Aufnahme, ne? Wir haben das auch auf der Best das von Stick von nicht kopiert, ne? Von unseren neuen Studio-Recordings. Ja, das war irgendwie. Nee. Nee, du hast glaube ich nur eins kopiert. Ja. Komm, mach mal was anderes. Mach mal was. Machen wir Punk an. Machen wir hier Musik hier, Punkrock. Ja. Dann nehmen wir als Schlagwort einfach mal. Don't you just. Ja. Bier ist bestimmt, gibt's nicht so viel, oder? Nee, gibt's nicht. Wer macht schon Lieder über Bier? Ja. Nehmen wir Auto. Vergiss es. Vergiss es. Auto, was Auto, denn? Auto, Automatik, Auto, alles. Dann, meine Güte, ist Auto. Das schwer hier. Hat mir keiner gesagt, dass Polizei! Das Ah, ein Lied über die Polizei. Ich habe mal eine ganze Sendung gemacht. Ging es nur um Polizei. Oh, Polizei. Da fände ich schön, wenn du Troublemakers machen würdest. 1-2 Polizei. Guck mal, was ich hier habe. Keine Ahnung. Polizeiknüppel. Hansaplast. Sollen wir spielen, ja? Ja, bitte. Hansaplast. Habe ich vorher auch gerne. Ja. Das habe ich immer gerne benutzt, wenn ich mich verletzt habe. Meine Freundin fand das nicht so schön. Wenn ich eine Wunde am Finger habe, Hansaplast. Ja, dann spielen wir Hansaplast, ne? So. Also Hansaplast, schön gekühlt, alten, schmeckt auch. Aber du hast nur eine Dreierdose. Für die alten Männer spielen wir Hansaplast. Ich danke dir. Polizeiknüppel von der gleichnamigen Band Hansaplast mit der brennenden Ratte drauf. Ich bin die Ordnung, Staatsgewalt. Was ich mir in den Weg mach ich kalt. Unter mir werden alle weich. Ich mach Deutschland zum Reich. Zack, zack, hau rein. Rechts, links, rechts. Mir kommt. Ich bin ein Polizeiknüppel. Polizeiknüppel! Ich bin dem Bullen sein stärkstes Glied. Was wäre das Schwein denn ohne mich? An dem wäre ja sonst gar nichts dran. Ohne seine Uniform! Zack, zack, hau rein! Rechts, links, rechts! Oh, na komm's! Ich bin ein Polizeiknüppel! Ich merke schon, die Sendung entgleitet mir. Ja, nicht so wie als der mir auch übrigens. Ja, ist aber uns allen, erste. Ja. Mhm. Aber ich grüße es euch alle. Es muss eskalieren. Nicht ja, klar? Du bist aber da als Deeskalator, ne? Ja, mir ist der neue Schlagzeuger ein bisschen zu radikal. Ja, das ist schlimm. Aber ich bin doch gegen Radikalismus. Aber radikal gegen ja, Radikalismus. Ja, radikal ne? gegen Radikalismus. Das, ja. Gut. Ich glaube, der. Geht dem mal ins Mikrofon. Der wollte gerade erzählen, in welcher Sache er radikal ist. Das interessiert mich jetzt. Ja, genau. Deswegen kriegt er das Mikro ja nicht. Das, ja. Wir haben nur noch 10 Minuten. Dann ja. Also, wir müssen 9. noch ein bisschen über die Nobs sprechen. 9. 8. Die Zeit rennt da. 7. So, okay, gibt's eigentlich keine Werbeblocks gibt's nicht, ne? Doch, okay, mach mal einen Jingle. The Nobs. Mach doch mal ins Mikro. Wenn der redet, muss Mikro. Mach doch mal einen Jingle. Du hast einen Jingle vergessen. Achso, den Bermuda-Funk-Jingle? Ja. Den finde ich jetzt nicht mehr. Genau. Spiel mal irgendwas von Jingle-Khan. Den finde ich jetzt nicht mehr. Ich kann irgendwas anderes spielen. Ne? Jingle-Khan. Hey, Jasna, hoch, Jasna. Wo ist denn jetzt der Jingle? Also, ja, die waren. Ja. Jingle, Hebräisch ist ja cool. Hebräisch. Ne? Achso. Wo ist denn das? Nee, ich kann das spielen. Kogoradio auf 105,4. Bermuda-Funk. Auf dem Bermuda-Funk. Mhm. Bermuda-Funk, das finden wir alle toll. Bermuda-Funk ist mein Lieblingssender. Ja. Und jetzt, Leute. Leute, jetzt kommt noch eine Frage hier vom Rüdi. Ja, ich habe mich jetzt hier eingegruft mit den Jingles. So. Das habt ihr alle erkannt, ne? Das war ein Karnevals-Tusch. Tusch. Ja. T-U-S-C-H oder so ähnlich. Da-da-da-da. Kogoradio, Amanashovic, Alanachia, Webera. Ja, und ich ging da vorüber und dann habe ich gesagt, ja, da setze ich, nimm da mal einen Keks und dann jeder noch ein Kreuz. So. Gut, wir haben jetzt noch ungefähr 8, 7 Minuten wahrscheinlich. Genau, ich würde sagen, wir stoßen jetzt nochmal an und dann kommt nochmal eine ernsthafte Frage. Es wurde eine ernsthafte Frage angekündigt. Von wem? Von mir. Im Vorfeld vorbereitet. Sehr gut. Erstmal Prost. Das Vorfeld. Zum Wohl. Und, ja. Also. Nochmal. Frag ruhig. Warum? Das wissen wir doch selber nicht. Warum gibt es euch nach 20 Jahren immer noch? Ja, das ist eine gute Frage. Warum? Warum? Ich meine, so lang hält doch keine Ehe. Warum hält eure Band so lang? Ehe, das ist ein ganz gutes Stichwort. Wir spielen auch gerne auf Hochzeiten. Die werden danach leider meistens Die halten meistens nicht so wirklich, aber das ist ein anderes Thema. Warum? Also auf diese Frage, warum gibt es eigentlich nur ein Wort genau darum? Das sind zwei Worte. Nein, man kann das ganz einfach sagen. Das ist einfach Vertrauen. Man weiß zusammen, wie man rockt, hat ähnliche, ja, gleiche... Und, was man nicht vergessen darf, das Geld. Also, ach so. Ach, jetzt das ist aber schon... Blöd. Ich wollte gerade ein bisschen, also, ja gut, das Geld. Das ist unfassbar, was man da... Das ist einfach da, wunderschön, mit diesen Personen hier auf der Bühne, ja, zu stehen. Das ist einfach, und als Musiker Geld, macht man Bier, so etwas, Schnaps, weil man halt... Laut, Rock'n'Roll und laut, 20 ja. Jahre und Jubiläum und Never Give Up. Ich glaube, da passt ein ganz gutes Lied dazu, nämlich ja, Wasted Time. Wasted Time, genau, das ja. Beschreibt die letzten 20 Jahre ganz gut. Ja, was wollt ihr verlosen? Das ist aber, es geht aber so ab, ne? Bei Verlosung, da müsst ihr euch selber drum kümmern, weil ich habe keinen Bock hier irgendwie aufs Postamt zu rennen. Wir schicken das dann. Und das Zeug dann zu verschicken. Also kennt ihr wahrscheinlich die Webseite www.thenopes.de. Da steht auch eine Impressumsadresse. Und wenn ihr dann kein T-Shirt, das ihr gleich gewinnen werdet, alle samt, die zuhören, wenn ihr das nicht bekommt, dann könnt ihr euch da... schickt einfach einen Screenshot von der Impressumsseite von thenopes.de an euren Anwalt und der regelt es dann. Genau. Ich hätte es nicht besser sagen können. Vielen Dank. Also man könnte auch alternativ Viel unseren Glück. Manager zusammenschlagen. Ich Aber egal, die wäre jetzt als nächstes, sagen wir mal, ein Schlagwort Bier. Wer Bier im Chat jetzt schreibt, gewinnt ein T-Shirt und eine CD. Mhm. Ja, das dauert. Das dauert. Sollen wir Bier buchstabieren? Nein, das wäre zu einfach. Ja, wahrscheinlich. B-E-R. Genau, nehmen wir das englische Bier, dann müsste man ja A-L-E schreiben. Ja. Ja. Ja, das. Ja. Oh, da hat, wir haben einen Gewinner. Ah, Pogo Bodo. Pogo Bodo hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Pogo Bodo. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das T-Shirt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. Oh, gibt's uns auch wir haben Bier falsch geschrieben. Wir haben verloren. Aber Pogo Bodo muss noch seine Größe angeben. Wir haben Girly XS und Girly M. Ja, der ist wahrscheinlich draußen, ne? Der hat wahrscheinlich XXXXL. Ist ja egal, kann er seinen Kuschelteddy anziehen. Weil Leute, die im Chat rumhängen, die sind meistens ein bisschen adipös. Ja, Moment, jetzt kommen wir nicht mit Fremdwörtern. Adipös ist nur wirklich ein böses Wort. Im Gegensatz zu euch zwei Süßen, ne? Sieht man ja auch bei pogoradio.de, sieht man es gerade im Live-Chat. Ja, wir sind aber sowas von rank und schlank. Ja. Weil wir seit einer Stunde den Bauch einziehen. Ich glaube, draußen muss ich kotzen. Ich muss gleich erstmal wieder ausatmen. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, das war Pogoradio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 14.05. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und das war die Band The Nopes, die waren gerade hier. Und jetzt spielen wir noch ein schönes Lied einer dänischen Band, die heißen Power Solo, mit dem Lied 4321. Schön. Guten Abend.